WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien, schönen guten Abend und mit einem richtig wilden Hörspiel heute. Es geht um die österreichische Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sissi, vor allem natürlich durch die Filme mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm. Die echte Sissi war ein Freigeist, hat selbst gedichtet und Heinrich Heine verehrt. Heute ist sie vor allem ein Wirtschaftsfaktor, weil sich Sissi-Devotionalien so gut verkaufen. In seinem Hörspiel »Ach Sissi, was ist eigentlich geschehen?« versucht Reinhard Grebe, sowas wie einen 360-Grad-Blick auf Sissi zu bekommen. Los geht es aber mit einem zweifelhaften Radiosender. Herzlich willkommen bei Rockradio, euer Rockradio aus Wien. Es ist 19.05 Uhr und wir starten jetzt mit der langen Sissi-Nacht bis 3 Uhr früh. Es wird eine Nacht voller Überraschungen und geilen Songs. Seid exklusiv beim royalen Feeling mit dabei. K&K hautnah. Und wir haben eine Liveband hier im Studio, die Songs performt mit, haltet euch fest, Original Sissi-Texten. Mega. Ihr werdet Dinge über Sissi erfahren, die ihr noch nicht wusstet und auch nicht unbedingt wissen wolltet. Also macht's euch gemütlich auf der Couch, esst eure Mozartkugeln und ab geht's! So, oh, so rockt das Leben! Ihr kennt ja sicher alle die Sissi-Filme, wir kennen sie natürlich auch. Na klar, wir sind riesen Fans von dieser eine Szene, das ist eine von meinen Lieblingsszenen, da wo er sagt mit dem, schade, dass sie nicht... Ah ja, genau, da sagt er, schade, dass sie nur ein bis zwei Tage in Ischl bleibt, ich hätte sonst meinen Urlaub sicher verlängert. Und dann die Sissi, meinetwegen, das ist aber nett, Majestät. Und er sagt dann, erzähl sie mir doch ein bisschen was von mir. Von mir? Da gibt's nicht viel zu erzählen, sagt sie. Meine Lieblingsbeschäftigung, und jetzt kommt mein Lieblingsteil, ist Reiten. Ja, wirklich? Meine Lieblingsblumen, pass auf, sind rote Rosen. Meine auch. Und jetzt kommt's. Ja. Und meine Lieblingsmehlspeise ist Apfelstrudel. Und dann sagt er, also das gibt's nicht. Meine auch. Und dann lachen sie so süß. Also ja, genau. Das ist so schön. Das ist so schön. Es ist so schön, wirklich. Weißt du, was mich interessieren wird? Was denken denn eigentlich die Wiener über ihre Sissi? Ja, wir haben ja 7 Millionen Expertinnen hier in Österreich. So ist es. Also, was denken die Leute? Hören wir uns mal um auf der Argentinierstraße. Entschuldigung. Ja. Hallo. Dürfen wir dir was fragen? Du kennst ja sicher die Sissi-Filme, oder? Na, freilich. Den Karl-Heinz Böhm. Genau, der Karl-Heinz Jeder, der war ja so schön. Ja. So ein fescher, seriöser Mann. So ein Bräutigam hat sich jedes Mädchen damals gewünscht. Sissi? Das ja, also für mich war Sissi immer ein Film. Genau, für mich auch, ja. So wie Winnetou. Ja, oder Der kleine Lord. Drei Haselnüsse für Kevin allein zu Hause. Yippie-Aye. Erzähl sie mir noch ein bisschen was von ihr. Hm? Nach der Kirche war im Schwägerkino immer eine Kindervorstellung. Und da hat es die Sissi gespielt? Genau, da habe ich das erste Mal gesehen und war gleich verliebt in ihn. Allerliebst. Wunderbar. Yippie-Aye mit dem Schauspieler. Wie heißt er jetzt noch gleich? Schweinebacke. Willis. Bruce Willis. Ja, Bruce Willis. Genau. Ja. Naja, aber Weihnachten eben. Ja, das. Weihnachten, genau. Und dann habe ich wirklich einen kennengelernt, der so ausgeschaut hat. Wie der Nein, das gibt's nicht. Na toll, Mann. Auch so brav, seriös, angeschlecktes Hutschpferd wie der Karl-Heinz Böhm. Habe ich mir gedacht, na, den werden wir heiraten. Und habe ihn meinen Eltern vorgestellt. Und da ist er gekommen mit einer Bonbonniere und Blumen für die Mama. Und die waren begeistert. Und alle haben mir schon gratuliert zur Hochzeit. Und ich war glücklich, immer ist er bei mir gewesen am Abend. Und ist aber um 9 ist er immer nach Hause gegangen. Aha. Und dann habe ich gesagt, wieso gehst du nicht immer nach Hause am Abend? Naja, ich war Frau und 3 Kinder. Na, das gibt's ja nicht. War der Traum ausgeträumt vom Karl-Heinz Böhm. Herzlich willkommen hier zurück zu CCDC, so rockt das kaiserliche Leben, heute mit der Nina aus Bremerhaven. Hallo Nina. Hallo. Hallo. Du, es wäre nicht schlecht, wenn du textsicher wärst bei den Sissi-Filmen, ja? Okay. Ich habe nämlich heute 3 Aussagen für dich. Okay. Eine davon ist von der Sissi. Okay. Und 2 sind von AC/DC. Okay. Und nur wenn du mir sagen kannst, welche von der Sissi ist, dann kannst du heute gewinnen, ja? Okay. Also, dann, okay. Ja? Probieren wir's? Ja, ich versuch's mal. Ja, wer nicht versucht, hat eh schon verloren, würde ich sagen. Also bitte, probieren wir es jetzt. Also, 3 Aussagen für dich, 2 von AC/DC, 1 von der Sissi und du sagst mir jetzt, welche von der Sissi ist. Und Achtung. Aussage Nummer 1. Sie sagt, ich soll kommen, aber ich war schon da. Aussage Nummer 2. Bitte nicht abreißen, ich komme schon. Aussage Nummer 3. Sie gab mir den König, ich gab ihr die Königin. So. Was ist jetzt von der Sissi, liebe Nina? Ich versuche da jetzt gerade so einen Sissi-Film von meinem inneren Auge ablaufen zu lassen und da würde ich sagen, das 2. Bitte nicht abreißen, ich komme schon. Ja, das kommt mir irgendwie am plausibelsten vor. Ja, bist du dir sicher? Ja. Ja, sollen wir das nehmen? Ja. Ja? Ja. Ja, ganz sicher? Ja. Ja. Ja. Ja, gut, dann schauen wir da rein und bitte. Bitte nicht abreißen, ich komm schon. Nina, super. Gold richtig gelegen. Du bist ja wirklich eine richtige Sissi-Kennerin. Ja. Ja, wirklich? Ja. Und weißt du auch, aus welcher Szene das ist? Ist das da, wo er mit der... Nein, es ist doch eigentlich komplett wurscht. Also, du hast jedenfalls gewonnen. Es gibt für dich ein Familienticket für Schloss Hof und eins für Schloss Niederweiden. Okay. Da kannst du dir dann die Sissi-Sonderausstellung anschauen. Okay. Und dazu gibt es, halt dich fest, eine exklusive Kutschenfahrt. Und das Ganze für 5 Erwachsene und bis zu 10 Kinder, liebe Nina. Okay, aber ich bin allein. Super, du bist allein, so haben wir es gern. Sehr schön. Tschüss, Nina. So, so rockt das Leben. Und weil die lange Sissi-Nacht in Zusammenarbeit mit dem Sissi-Shop entstanden ist, schauen wir uns da jetzt einmal gründlich um. Das ist so fantastisch, was es da alles Wunderbares gibt. Ja? Das kannst du dir nicht vorstellen. Wahnsinn. Hm. Hier haben wir das Sissi-Beauty-Set für 19,90 €. Es enthält einen Kamm, eine Bürste und einen Spiegel und ist das ideale Geschenk für alle Sissi-Fans. Hier hinter mir haben wir einen Klassiker. Das ist das berühmte Porträt von Franz Xaver Winterhalter als Poster im rahmenlosen Bilderträger für 9,90 €. Für den kleinen Geldbeutel, da hätten wir den Sissi-Bleistift, 2 €. Und passender Radiergummi Franz Josef, ebenfalls 2 €. Sie hören Rockradio Wien mit der langen Sissi-Nacht. Und jetzt kommt unsere Liveband mit Original-Sissi-Pop-Songs live bei uns im Studio Sissi Top. Und was werden wir von Ihnen hören? Was hören wir? Wir hören die Schwalbe aus dem Jahre 1887. Genau, und der Text ist von Kaiserin Elisabeth. Ja, jo, Sissi. O Schwalbe, leih mir deine Flügel. O nimm mich mit ins ferne Land. Wie selig sprengt dich alle Zügel, wie wonnig jedes fesselt Band. Wie selig sprengt dich alle Zügel, wie wonnig jedes fesselt Band. Oder wäre ein T-Shirt etwas für Sie? Hier, runder oder spitzer Ausschnitt. Den Winterhalter wahlweise vorne oder hinten. In den Größen S bis XXL. Oder jetzt ganz neu hier. Hier, der Sissi Hoodie. Mit dem Winterhalter als Pop-Art-Motiv. Unisex. Alle Größen 39,90 €. Und hier haben wir noch die Wanderkarten. Die Sissi-Wanderkarten. Für Gewaltmärsche durch Österreich, Ungarn, Korfu, wo auch immer. Und schwebt dich frei mit dir dort oben. Am ewig blauen Firmament. Wie wollt ich begeistert loben den Gott, den man die Freiheit nennt. Wie wollt ich begeistert loben den Gott, den man die Freiheit nennt. Ich möchte Sie noch aufmerksam machen auf das Quietsche-Entenset. Das Quietsche-Entenset berühmte ÖsterreicherInnen. Wir haben folgende Persönlichkeiten. Ganz ohne Weichmacher. Sissi, Franz Josef, Falco, Mozart, Klimt, Winterhalter als Gummiente. Wie wollt ich begeistert loben den Gott, den man die Freiheit nennt. Wie wollt ich begeistert loben den Gott, den man die Freiheit nennt. Rockradio Wien mit der langen Sissi-Nacht und Zeitzeugen. Ohne ihn geht überhaupt gar nichts, oder? Na, sicher nicht. Ja, der Hofmarschall ist der Disponent, dass ich's rauskriege, der Disponent der Kaiserin. Und der ist jetzt zu uns zugeschaltet. Dann hier unsere Moment, nicht zugeschaltet? Nicht. Hoppala. Ja, du, Klatsch und Tratsch. Genau, Klatsch und Tratsch, wir disponieren um. Klatsch und Tratsch, so rockt das Leben. Ja, da hören wir mal rein, würde ich sagen. Klatsch und Tratsch. Mit dem Winterhaltermotiv, Sissi Käsekreiner. Da geht sie wieder. Hauptsache weg von Wien und bloß nicht ihre Pflichten erfüllen. Ja. Das ist doch keine Kaiserin. Ja, ihren Mann und ihre Kinder verlässt sie ständig. Ihre älteste Tochter ist sogar schon gestorben. Wahrscheinlich an Liebesentzug. Sie hat so viele Affären wie Schlösser in jedem Land eine. Was die an Geld ausgibt, ständig irgendwelche Extrawünsche. Allein die Reitpferde, was das alles kostet, ey. Eine Kaiserin. Der fehlt doch der Stolz, die Kaiserin von Österreich zu sein. Die ist doch Republikanerin. Genau. Die redet doch mit jedem Küchenburschen. Das geht doch nicht. Da fangen doch alle an zu tratschen. Vertraut sich jedem an und kann kein Geheimnis für sich behalten. Ja, ja. Keine Achtung vor dem Amt. Sie glaubt doch an Jehova, den Klabautermann, was weiß ich. Was? Und dann macht sie Seancen, Tücherrücken und sowas. Und Drogen nimmt sie und Pilze und Rauchen. Rauchen tut sie auch, ja. Wenn sie mit der Kutsche fährt, lässt sie extra das Fenster auf und raucht aus dem offenen Fenster raus. Oh Gott. Habt ihr gehört, dass sie Blut trinkt? Das glaub ich nicht. Und sie soll sich Koteletts ins Gesicht legen. Also ich glaub das ja nicht. So viel zunächst aus unserer Rubrik Klatsch und Tratsch. Und jetzt haben wir jemanden in der Leitung. Ich glaube, jetzt hat was funktioniert. Mhm. Wen haben wir da jetzt in der Leitung? Ich glaube, die Hofdame Irma Starrei. Die Hofdame der Kaiserin, ja, Wahnsinn. Ja, exklusiv. Und exklusiv. Und Sie haben ja doch, also kann man sagen, einen sehr guten Kontakt zu der Kaiserin, oder? Also wie ist die denn so drauf? Die Kaiserin ist makellos. Tadellos als Frau. Ja, wow. Das ist die heilige Überzeugung, für die ich kämpfe, so wahr mir Gott helfe. Was für ein Kompliment, das ist ja wunderschön. Und doch wagt man es, sie anzugreifen, in der gemeinsten Weise. Mhm. Und ich verzeichne Wort um Wort, auf das man nie etwas finde, was unaufgeklärt scheine. So, ich will ihr Andenken einst rein und makellos herstellen. Und die sie angegriffen, sollen gestempelt sein zu dem, was sie waren. Aha. Selbstschuldig der Lüge und der Verleumdung. Also, du bist ja ein wahrer Sissi-Fan, Irma. Vielen Dank. Vielen Dank, Irma. Schleicht's euch. Ja, vielen Dank. Gut, das ist also Rockradio Wien mit der langen Sissi-Nacht. Und jetzt steht die nächste Leitung, die Leitung zur Hofreitschule. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich heute hier beim morgendlichen Training in der spanischen Hofreitschule. Ich möchte Sie bitten, während der gesamten 5,5-stündigen Veranstaltung nicht zu fotografieren oder zu filmen. Good morning, ladies and gentlemen. Spanish School. Na, da hat was nicht geklappt. Da hat was nicht geklappt. Na, ui. Haben wir noch was aus Klatsch und Tratsch? Ja, natürlich, da haben wir natürlich noch was, dann spielen wir das ein. Klatsch und Tratsch geht immer. Ja, und sie hat eine Affäre mit ihrem Reitlehrer, mit diesem komischen Schotten. Und beim Kaiser, da verstellt sie die Schlafzimmertür, dass er nicht reinkommt. Und der Kaiser ist ja ganz, ganz hörig. Wo das wohl endet, der ist ja vollkommen vernebelt. Und alles, was sie will, kriegt sie. Will sie ein Schloss, kriegt sie. Will sie Krieg, kriegt sie. Dann ihre hysterische Liebe zu Ungarn. Ungarn, Ungarn, Ungarn. Ihr geliebtes Ungarn, das ist alles so viel besser. Da wird gegessen, getrunken, gefeiert. Und alles ist so frei, so offen. Nicht so zugeknöpft wie in Österreich, so zugeschnürt. Da kann sie mal ihr Korsett aufschnüren und mal so richtig los galoppieren. Und der Ungarn, der soll ja so gut im Bett sein. Ich glaub's ja nicht. Aber sie strahlt immer so, wenn sie aus Gödele zurückkommt. Ungarischstunde, Ungarischstunde, Ungarischstunde. Stunde der Ungarn. Jetzt haben wir endlich zusammen eine Ungarischstunde. Das letzte Mal habe ich ja euch erklärt, dass Ungarisch eine agglutinierende Sprache ist, eben keine indoeuropäische. Das heißt, es gibt keine Präpositionen. Alle grammatikalischen Zeichen werden an dem Wortstamm angehängt. Ich gebe euch ein Beispiel. Das Haus, Has, ist ja einfach. Ich dekliniere Has, Hasa, Hasai, Hasait, Hasaitok, Hasaitokba, Hasaitokban, Hasaitoknak, Hasaitoknaka. Das habt ihr nicht verstanden. Deshalb lernen wir heute etwas ganz Einfaches. Nämlich, ich liebe dich, Ungarn. Szeretlek Magyarország. Szeretlek Sisi. Sisi. Elisabeth. Erzsi, a mi kis Erzsink. Megtanult magyarul, mert meg akart minket érteni. Igen, ő. Ez az ich übersetze kurz. Kisasszony. Sisi liebte uns. Sie lernte Ungarisch, um uns zu verstehen. Ő volt az egyetlen Osztrák, ja, diese verwöhnte bayerische Prinzessin hat für uns so viel getan, wie keine davor. Sie war die einzige Österreicherin, die sich für Ungarn und unsere Kultur interessierte. Ihr Arschlöcher. Jahrhunderte sind wir Nachbarn, aber die Barbaren aus dem Ostblock lassen euch kalt. Hm? Gulasch! Was ist Ungarn für euch? Nein, Gulasch. Langosch? Paprika? Gulasch? Oder die billige Zahnarztpraxen, wo ihr Implantate machen lasst. Hm? Jedes Volk hat seine eigene Identität. Wenn euch die Ungarn nicht gefallen, kauft kein billiges Haus am Plattensee. Haus. Sein Haus, seine Häuser, ihre Häuser, eure Häuser, zu euren Häusern, in euren Häusern, für eure Häuser. Dankeschön! So rockt das Leben. Und hier etwas ganz Besonderes bei uns im Sissi-Shop. Das Kaiserin Elisabeth Münzset. Dieses 24-teilige, streng limitierte Komplettset vereint die schönsten Bilder ihres Lebens auf wertvollen Münzen. 1049 Euro. Aber ich versichere Ihnen, jeder einzelne ist es wert. Sissi Hanteln, 1, 2, 5 oder 10 Kilo für 1, 2, 5 oder 10 Euro. Natürlich mit dem Winterhaltermotiv. So, nach diesem Werbeblock ist jetzt aber mal wieder Zeit für Musik, oder? Ja, lang, lang ist's her. Genau so heißt auch unser nächster Titel aus 1889. Da hat Elisabeth diesen tollen Text geschrieben. Was für ein Übergang. Lang, lang ist's her. Long, long ago. Fakten. Kaiserin Elisabeth starb am 10. September 1898, 60-jährig in der Schweiz. Ihre letzten Worte waren: Was ist denn eigentlich geschehen? Gute Frage. Die Kaiserin war zu einer Kur am Genfer See und hatte am Tag zuvor das Schloss ihrer Freundin Julie de Rothschild besucht. Man speiste Lungenbraten mit frischem Gemüse und zum Nachtisch Veilcheneis. Oh, cette crème glacée, magnifique, magnifique. Merci, voulez-vous voir le jardin? Bla, bla, bla, bla, bla. Lang, lang ist her, lang, lang ist her. Lang, lang ist her, lang, lang ist her. Ihre letzte verbrachte sie gemeinsam mit ihrer Hofdame Irma Starei im Hotel Beau Rivage am Quai de Mont Blanc in Genf. Das ist übrigens genau das Hotel, in dem 80 Jahre später Uwe Barschel in der Badewanne lag. Zufall? Anyway. Am nächsten Tag nach einem ausgedehnten Shoppingbummel verabschiedete sich die Gräfin von Hohenems, das war ihr Deckname bei Privatreisen, aufs Herzlichste im Hotel. Merci, Monsieur. C'était très agréable. Ah, Comtesse Hohenems, bon voyage. Die Kaiserin stärkte sich noch mit einem Glas Milch und verließ dann das Beau Rivage, um zurück zu ihrem Kurort zu fahren. Mein Antlitz enthüllen durfte ich dir nicht, doch dafür gab ich der Seele ihr Licht. Jahre vergingen und zogen vorbei, doch sie vereinten nie wieder uns zwei. Lang, lang ist her. Lang, lang ist her. Oh. Obwohl schon die Schiffsglocken läuteten, bewunderte sie noch die blühenden Kastanienbäume. Irma, Wallis Abre, Wallis Abre. Als plötzlich ein ärmlich gekleideter Mann im Zickzack von Baum zu Baum springend auf sie zustürmte, sich mit einem Blick unter ihren Sonnenschirm vergewisserte, mit einem spitzen Gegenstand kurz und präzise zustieß und schon wieder verschwunden war. Bald will ich nah dich dann wieder fern. Weilst du vielleicht schon auf anderem Stern? Was ist denn eigentlich geschehen? Lebst du, so gib mir ein Zeichen bei Tag. Dass ich's kaum hoffen, erwarten vermag. So lang ist her, so lang ist her. Ja, die Kaiserin kam noch aufrecht an Bord, fiel dann in Ohnmacht. Das Schiff wendete und Elisabeth wurde zurück ins Hotel gebracht, wo sie kurze Zeit später, ohne noch einmal zu erwachen, verstarb. Nieder mit den Aristokraten, es lebe die Anarchie. Das waren die Worte ihres Mörders, Luigi Lucchini. Rockradio, so rockt das Leben. Heute im Angebot Sissi Piccolöchen Schlumberger Cuvée, 3,69 Euro, das Sixpack für 12 Euro. Neu hier im Sissi-Shop die Sissi-Handyhülle in Altrosa mit Swarovski-Steinen, 124 Euro. Sissi-Schmuck, wir haben die berühmten Brillantsterne vom Winterhalter-Porträt in verschiedensten Ausführungen. Ohrring, Armband, Kette, Brosche oder ganz klassisch als Haarspange. Das Sissi & Joe Volume Shampoo, 250 Milliliter, 8,50 Euro. Echt jetzt? Sissi und Franzl? Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef? Die hat's nie gegeben. Nein, das ist eine Erfindung der österreichischen Filmindustrie aus den 50er Jahren, um das durch Krieg und Hitlerfaschismus leicht angekratzte Image Österreichs ein wenig aufzupolieren. Die Kulissen zu diesem Monumentarfilm, die kann man heute noch besichtigen. Ja, Schönbrunn. Übrigens sind alle Mitwirkenden an diesem Film durch mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen oder für immer spurlos verschwunden. So auch die beiden Hauptdarsteller, Karl-Heinz Böhm und Romy Schneider. Hier ist Rockradio Wien mit der langen Sissi-Nacht und jetzt freuen wir uns ganz besonders auf Michael Wohlfahrt. Er ist ausgewiesener Sissi-Experte. Guten Tag, Herr Wohlfahrt. Danke, ja, dass du da bist. Sehr schön. Die Sissi, Elisabeth, die war ja sehr jung, als sie den Kaiser kennenlernte. Die war sehr jung, die war 15 Jahre alt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man 15 ist, bis dahin auf dem Land gelebt hat, nichts Aufregendes passiert ist und man eher ein schüchternes Mädchen ist, dann kann man sich vorstellen, was für ein Schock das für sie war, als plötzlich der Kaiser von Österreich aufgetaucht ist und um ihre Hand angehalten hat und ihr faktisch gesagt hat, ich will dich und ich will wirklich nur dich. Dann hat man sie in ein Kleid gesteckt, in ein prunkvolles, natürlich nach Wien verfrachtet. Das hat sie alles wahnsinnig verängstigt. Viele Menschen, die ihr begegnet sind, haben ihr zugejubelt. Kanonendonner überall, wo sie vorbeigefahren ist mit dem Schiff. Das war etwas, mit dem sie eigentlich gar nicht umgehen konnte. Dann war sie plötzlich Kaiserin. Kaiserin von Gottes Gnaden natürlich. Sie stand über dem Gesetz. Wahnsinn, und sie war niemandem Rechenschaft schuldig. Nur Gott gegenüber natürlich. Und was heißt das konkret? Naja, das hat konkret geheißen, als sie nach Wien gekommen ist. Da haben alle Glocken zu läuten begonnen. Alle Glocken der Stadt. Alle Glocken, jede Glocke. Jede einzelne Glocke hat für sie geläutet und 15 Minuten lang. Also vielleicht kann man sich da wirklich ein Bild davon machen, was das für einen Eindruck auch auf sie gemacht hat. Radio Wien mit der langen Sissi-Nacht und jetzt hören wir das Lied An. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, weiß man nicht genau. Weiß man nicht genau an. An wen? Du bist nicht wie die Blume, nicht lieblich, hold und fein. Auch fehlt dir jede Anmut und Charme noch obendrein. Und hör ich dich gar reden, steigt Wehmut mir ins Herz. Gefühllos in der Jugend wirst du im Alter Erz. Mir ist, als müsste ich falten, zu Gott die Hand und flehen. Er möge gnädig walten, dass wir uns selten sehen. Mir ist, als müsste ich falten, zu Gott die Hand und flehen. Er möge gnädig walten, dass wir uns selten sehen. Rockradio Wien mit der langen Sissi-Nacht und... Ah. Oh, ups. Ui, da hören wir was. Ja. Sollen wir da reinhören? Ah, da ist ja der kleine Grieche. Ach, das ist Ihr Liebhaber? Nein, das ist Ihr Vorleser. Die hat doch jede Woche einen neuen Vorleser. Man kennt sich ja gar nicht mehr aus. Ja, der liest dir die Odyssee vor, von hinten auf Altgriechisch. Ja, die reden nur Griechisch. Der hat doch einen Buckel. Der ist doch verwachsen. Nein, das sieht nur so aus. Die liebt doch Freaks. Die umgibt sich immer mit so komischen Leuten. Ja, die hält sie sich wie Sklaven. Ja. Und diese ganzen Viecher. Diese sabbernden Riesenhunde. Oh, der kleine Grieche, der frisst er aus der Hand. Fragen wir ihn doch selbst. Ja, das finde ich auch besser. Sie sind der neue Vorleser der Kaiserin. Hallo, wie war denn das erste Mal so? Dieses erste Beisein während der Frisierstunde hat bei mir Eindrücke von epischer Harmonie hinterlassen. Ich sah Haare wie Wellen. Das ist doch unglaublich, dass wir genau dazu einen Song haben, von Kaiserin Elisabeth selbst gedichtet. An meinen Haaren möchte ich sterben, des Lebens ganze volle Kraft. Hinter dem Sessel der Kaiserin stand die Friseuse. Mit ihren weißen Händen wühlte sie in diesen Haaren, hob sie empor und tastete das darüber, Blut des reinsten, besten Saft, wie über Sammet und Seide. Den Flechten wickelte sie dann um ihre Arme wie Bäche, vererben, die sie auffangen möchte, weil sie nicht fließen wollten, sondern fliegen. Dann teilte sie mit einem Kammer aus goldgelben Bernstein. Oh, ginge doch mein Dasein über. Jede dieser Wellen in einzelne lockig edles Wellengold trennte sie in unzählige Fäden, die im Sonnenlichte zu Gold wurden und die sie behutsam auseinanderzog und auf ihren Schultern niederlegte. Und das dann immer reicher tiefer rollt ein weiteres Gewirre von Strähnen, bis ich entkräft in Goldfäden umzuwandeln. Schlaf. Dann wob sie aus all diesen Strahlen hinüber neue, ruhige Wellen, flocht diese Wellen zu kunstvollen Geflechten, die in zwei schwere Gyrozauberschlangen sich wandelten. Herakles hob die Schlangen empor, Aeschylus, und ringelte sie um das Haupt, Antigone, und band daraus mit Seidenfäden dieselben durchwirken eine Patros herrliche Krone. Sophokles, Uso, Souflaki. Good morning, ladies and gentlemen. I want to read you to the morning rehearsal here in Spanish Majestic Riding School. I want to please you, do not photo or video. Meine Damen und Herren, unsere Bereiter und Bereiterinnen und unsere Pferde beherrschen Kunststücke, die macht uns so schnell keiner nach. Aber die werden wir heute Morgen nicht zeigen. Wir zeigen nur ein lockeres Training. Well, ladies and gentlemen, our riders and our horses making art pieces that make us so fast nobody after. But we don't show this in the morning. Und wir sprechen jetzt live mit Sissys Reitlehrer Mr. Bay Middleton. Mr. Middleton, was war da eigentlich zwischen... There was nothing between us. Da war also nichts. It was always just about the horses, about the riding, the sport, no love. Just sport. Sport. Elizabeth was the best rider in the side saddle. Nur Sport also. She was robust, brave, tireless, powerful, strong, athletic, perfect behind the bit, elegant. No love. Just sport. A sport close to death. Death was always on our side. We were fast and we were surrounded by death. We were longing for it. Always just a second away. Death was our good friend. Elizabeth was always about. What is it? The afterlife. What's it all about? What's life all about? What is it being a fucking empress? Also wie schon gesagt, keine Liebe. No love. No love. Just a sport. Ja, danke, Mr. Middleton. Von dort eine wunderschöne Piaf, wunderschön ausgeführt, die... So, jetzt ist die Frage, hat sie was mit ihm gehabt oder nicht? Puh, das ist wirklich interessant. Ich weiß es nicht, aber vielleicht weiß es der Herr Wohlfahrt. Sie hatte natürlich nichts mit ihrem Reitlehrer. Ah, okay. Die Geschichte hat ihre Schwester in Umlauf gebracht, die eifersüchtig war. Aber Elisabeth war nicht interessiert an Sex und... Wahrscheinlich hätte sie auch der schottische Dialekt abgeturnt. Und hat sie sich Schnitzel ins Gesicht gelegt? Stimmt das? Nein, das stimmt auch nicht. Stellen Sie sich vor, Sie schlafen mit Schnitzel im Gesicht, mit rohen Kalbskoteletts. Da wachen Sie des Morgens im Kalbssaft auf. Aber sie hat Blut getrunken? Nein, sie hat kein Blut getrunken. Sie trank Konsommé, wenn man so will, also abgekochten Rindfleischsaft, der auch gewürzt war. Und diesen Saft hat sie auch in Flachmännern mit sich geführt, bei den Reitjagden oder überhaupt bei ihren sportlichen Aktivitäten. Und dann hat sie zwischendrin immer sozusagen einen Schluck aus diesen Flachmännern gemacht und hat sich gestärkt zwischendrin. Mhm. Und die Sache mit der Magersucht? Naja, die Sache mit der Magersucht, die ist natürlich auch nicht richtig. Elisabeth hat natürlich anders gegessen, als es damals bei Hof üblich war. Da wurde man 5-mal am Tag verköstigt, aber da hat sie nicht mitgemacht. Sie frühstückte ausgiebig, so gegen 9 Uhr. Sie hat ein englisches Frühstück bevorzugt. Und dann hat sie ihre zweite und letzte Mahlzeit des Tages um 17 Uhr eingenommen. Sie hat eigentlich Intervallfasten gemacht. Und sie hatte schlechte Zähne, oder? Das stimmt schon. Nein, hatte sie nicht. Auch nicht? Hatte sie auch nicht, nein. Elisabeth hat natürlich in der Öffentlichkeit immer eine gute Figur machen wollen und da kann man sich schon vorstellen, dass sie auch Wert darauf gelegt hat, dass ihre Zähne in Ordnung sind. Mhm. Die gekrönten Häupter in Europa hatten alle Zahnärzte aus Amerika und da war sie keine Ausnahme. Okay, aber eine Dogge hatte sie schon. Sie hatte eine Dogge, ja. Das stimmt jetzt. Das stimmt, ja. Eine ganz berühmte Dogge, die Dogge Shadow, die hat sie besonders geliebt. Diese Dogge ist dann später leider sehr krank geworden, unheilbar krank. Elisabeth hat sie sehr betrauert, sie hat sie sogar in den Tod begleitet. Sie hat sie selbst eingeschläfert, hat dann wochenlang geweint um diesen Hund. Und sie hat auch veranlasst, dass er im Schloss Gödöllő in Ungarn in ihrem Privatgarten begraben wird. Das stimmt wirklich? Das stimmt. Gut, dann vielen Dank an dich für diese ganzen Informationen. Jetzt wissen wir wirklich mehr. Also jetzt das ja, also, haut mein Bild ganz schön um. Haut das durcheinander, ja. Über den Haufen, würde ich sagen. Ja. Wir hören uns jetzt noch ein Sissi-Lied an. Wir hören jetzt Ich ging so in Gedanken aus dem Jahre 1890. So rockt das Leben. Ich ging so in Gedanken des Waldes Pfad entlang. Die Nachtigallen sangen, des Kuckucks Ruf erklang. Jetzt pflückt ich Anemonen, die an dem Abhang blühen, dann späht ich in die Kronen des Walds nach jungem Grün. Die lange Sissi-Nacht, ihr Leben, ihr Tod und ihr Rock'n'Roll. Wieder ein Song mit Lyrics von der Kaiserin herself. Aus ihrem exklusiven Diary. Hast du alles verstanden? Du, es ist so komplex, das kann man gar nicht alles verstehen. Aber ja. Du, das sind tiefe Texte. Da plötzlich blieb ich stehen. Am Wege lag der Tod. Gar grausig anzusehen, wie er mir tückisch droht. Nice, ja, Lyrics würde ich auch sagen. Es ist halt nicht ganz so leicht, dem Inhalt zu folgen. Es ist halt so. Du, von AC/DC habe ich auch nicht alles verstanden, aber gut, sie hat es auf Deutsch geschrieben. Hätte sie es auf Englisch geschrieben, könnte man es leichter singen. Es wäre wurscht, wenn man es nicht versteht. Es ist die giftige Schlange, die tief im Schwefel wohnt. Und sich heut grau und lange im warmen Lichte sonnt. Inspiriert wurde sie von Meister Heinrich Heine, mit dem sie in stetigem spirituellen Austausch war. Absolut. Du bist nicht wie die Blume. Da hört man den Heine. Also da spürt man es richtig. Während ihres Lebens, also zu ihren Lebenszeiten, wollte sie nicht, dass die Texte veröffentlicht werden. Verstehe überhaupt nicht, warum. Aber 60 Jahre danach sollten sie in die Öffentlichkeit gelangen. Die Basiliskenaugen glitzern in kalter Ruhe, als wollt in Blut sie's tauchen. Winkt mir ihr Zünglein zu. Ja, das war verrückt. Ja, sie hat ihre Originaltagebücher und Abschriften davon hat sie in so Kassetten versiegelt, hat dann das an verschiedene Vertraute übergeben. Ah, ja. Und hat dann verfügt, dass das nach Ablauf einer gewissen Frist, also nach 60 Jahren, genau, dem Schweizer Bundespräsidenten. Dem Schweizer Bundespräsidenten. Ja, übergeben werden soll. Das muss man sich vorstellen. Intelligent. Ja, ich meine, das hat... Als ob das zwei Weltkriege dauerte. Ja, also ich meine, ja, das wäre wirklich, wär wirklich Grinch gewesen, wenn das nicht angekommen wäre. O weiser Salamander, ich hab dir Dank gezollt. Und flink mich und gewandter, denn je davon getrollt. Davon getrollt. Davon getrollt. Sie schreibt einen Begleitbrief dazu, um das abzusichern. Liebe Zukunftsseele, dir übergebe ich diese Schriften. Der Meister hat sie mir diktiert. Mhm. Und auch er hat ihren Zweck bestimmt, nämlich vom Jahre 1890 an, in 60 Jahren sollen sie veröffentlicht werden, zum Besten politisch Verfolgter und deren hilfebedürftiger Angehöriger, bla bla bla bla bla bla. Ich wünsche mir, ich hoffe, du bist mir gut. Liebe Grüße, Titani. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so, dass seit 1950 die Tantiemen ihrer Texte vom UN-Flüchtlingskommissariat verwaltet werden und jedes Jahr zugunsten politisch Verfolgter investiert werden. 2020 wurden damit beispielsweise afghanische Flüchtlinge in der Ukraine unterstützt. Absolut, absolut. Ist mega. Mega Move. Ja, wirklich richtig mega. Leute haben von ihr gesagt, sie ist der Royal Bitch. Ja, der Royal Bitch. Also wirklich gemein. Ja, wirklich gemein. Ich sag coole Bitch. Ja, aber wirklich. Ja, Sissi, du bist wirklich eine coole Bitch. Du bist einfach. Du bist unsere coole Bitch. So, oh, so rockt das Leben. So, bei uns jetzt live zu Gast in der langen Sissi-Nacht Erzherzogin Sophie, Sissis Schwiegermutter, Majestät. Sehr erfreut, dass du da bist. Es sind vor allem die schwierigen persönlichen Bedingungen der jungen Sissi, die mich am meisten berühren. Man muss sich das nämlich einmal vorstellen. Da wartet die Mutter meistens schon unter sehr großem Druck die erste Regelblutung der Tochter ab. Denn dann erst kann sie aufs Heiratsparkett geschickt werden, um am besten schon in der Hochzeitsnacht den Erben zu zeugen. Bitte entschuldigen Sie, dass ich hier kurz unterbreche, aber über wen reden wir hier? Wir reden nicht über die Fischfrauen vom Markt. Wir reden über königlich-kaiserliche Dynastien. Und wenn ich in einen adligen Stand hineingeboren werde, habe ich gewisse Pflichten zu erfüllen. Genau, genau. Und als wäre diese Pflicht nicht schon genug, führst du als Schwiegermutter deinen Sohn auch noch direkt ans Bett zu der ganz steif daliegenden, die Decke bis zum Kinn hochgezogenen Elisabeth. Ja, selbstverständlich. Es muss ein Thronfolger gezeugt werden. Und gewisse Rituale sind unumgänglich, sonst gäbe es einen Aufstand im Volk. Ich habe allerdings nicht, wie es eigentlich die Tradition ist, vor dem ehelichen Schlafzimmer gesessen, um die Hochzeitsnacht zu belauschen. Oh, das wäre noch besser gewesen, die Hochzeitsnacht belauschen. Das war also ein Geschenk deinerseits, oder? Ja, im Grunde genommen habe ich immer versucht, sie zu beschützen. Gut, jedenfalls hatte man dann ab dieser ersten Nacht ein ganz genaues Auge auf den Körper der jungen Frau. Vom Kammerpersonal wurde die Unterwäsche regelmäßig kontrolliert und ein mögliches Ausbleiben der Blutung oder sonstige Veränderungen sofort an dich weitergegeben. Man kann also sagen, der Körper der Kaiserin gehörte nicht ihr, sondern der Dynastie. Ja, selbstverständlich. So ist das eben. Ich habe mich mit Selbstdisziplin in den Dienst der Dynastie zu stellen. Entschuldigung. Verzeihen Sie, aber diese Respektlosigkeit bin ich nicht gewöhnt. Sie können gerne weitersprechen. Sollen wir das Gespräch weiterführen oder soll ich gehen? Wir sind hier bei einem lockeren Radio und wir sprechen ganz... Lockerheit hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Gut, du kannst gerne weitersprechen. Herzlichen Dank. Sehr. Ja. Dieser Umstand hat mir Freiheiten gegeben, von denen die Frauen meiner Zeit nur träumen konnten. Selbstverwirklichung und Pflichterfüllung schließen sich nicht unbedingt aus. Und ich habe auch einen sehr hohen Preis dafür zahlen müssen. Die Öffentlichkeit hat mich immer als böse, machtgierige Schwiegermutter abgestempelt. Und zu dieser Verurteilung haben leider auch sehr viele Frauen beigetragen. Die 16-jährige Elisabeth wurde jedenfalls buchstäblich ins kalte Wasser geworfen und schwamm um ihr Leben in einer für sie komplett fremden Welt. Sie hatte niemanden, mit dem sie über ihre Gefühle sprechen konnte. Sie war allein, sie hatte Angst, sie hatte niemanden. Du wusstest, was auf sie zukommt. Ich frage noch einmal, warum wiederholt man das immer und immer wieder? Ich habe eine 500-jährige Tradition genau. zu verteidigen. Es geht also um Systemerhalt, um Machterhalt. Ja, selbstverständlich. Und wie mutig war dann diese junge Frau? Jetzt möchte ich das Wort Freiheit in den Mund nehmen. Wie mutig war sie, dass sie sich gegen die Konventionen gestemmt hat und sich schließlich daraus befreite, indem sie sich eine Auszeit vom Hofleben nahm. Lange Reisen, weit entfernt von Wien. Sie hat sich selbst zugestanden. Ich muss mir Zeit für mich nehmen und ich muss zu mir finden. Ich muss auf meine Gesundheit achten. Ich habe ja eine Verantwortung mir selbst gegenüber. Wer bin ich überhaupt? Wie will ich denn leben? Ich möchte mich auch verwirklichen. Ich habe Träume. Ich habe Wünsche. Ich bin so einsam. Ich bin so glücklich. Ich bin so traurig. Ich bin so gern allein. Ich habe solche Sehnsucht. Ich liebe. Ich liebe dich. Ich liebe Ungarn. Ich hasse Wien. Die Biografie von Romy Schneider heißt Ich, Romy. Immer nur ich. Ich will Sex, ich will Liebe, ich will alles sofort. Ich bin noch nicht so weit. Ich kann später immer noch Kinder. Ich will. Ich will frei sein, ich will leben, ich will lachen, ich will helle Blusen tragen, jederzeit, sofort. Verstehst du mich? Ich, wen interessiert das? Ich gehöre nur mir. Ich, wie kindisch. Wovor hast du Angst? Dass du verzichten musst? Auf was? Ach, Kind. Immer nur ich. Ich. Wie pervers, wie abartig. Ich ist Auflösung. Das Ich ist unser Untergang. Schaut mich an. Ich bin wir. Ich bin das Gesetz, ich bin die Sippe seit 500 Jahren. Ich spreche nicht für mich. Wir sprechen für uns. Du, Sisi, spielst nur eine Rolle. Kaiserin, das ist deine Pflicht, mehr nicht. Die Tradition, die Zeremonie beruht auf jahrhundertelanger Erfahrung, die kann so schlecht nicht sein. Rituale sind schön. Wann ist das passiert, dass Individualismus in Mode kam? Du brauchst doch kein Ich, um geliebt zu werden. Und hier ist immer noch Rockradio Wien. So, nach mehreren Versuchen haben wir es endlich geschafft. Jetzt haben wir endlich den Hofmarschall in der Leitung. Endlich. Herr Hofmarschall, schön, dass wir Sie endlich in der Leitung haben. Was geht? Ohne mich geht bei der Kaiserin gar nichts. Glauben Sie nicht? Na, passen Sie mal auf. Nehmen wir doch einmal an, die Kaiserin trifft auf einem Blabla-Empfang der französischen Botschaft den Grafen Blabla und sagt, sie will den Sommer reiten in Frankreich. Der Graf Balba empfiehlt ihr sein Schloss Sasseto bei Fécamp in der Normandie unweit des Atlantiks. Das wäre gerade frei. Die Kaiserin sagt, oh, das ist ja super und sagt spontan zu. Und da komme ich ins Spiel. Ich nehme Kontakt auf zum Grafen Blabla und mache einen Mietvertrag über 3 Monate und verlange, dass sämtliche Möbel ausgeräumt werden, damit wir das Schloss komplett nach den Wünschen der Kaiserin einrichten können. Mit Wendeltreppen, Marmorparkett, Wanddurchbrüchen. Ihr Gefolge umfasst ungefähr 72 Personen. Die passen natürlich nicht alle ins Schloss. Also reserviere ich die umliegenden Ställe, Häuser, Pensionen, Hotels. Und dann setze ich das Reisebudget fest. 3 Monate Frankreich, 72 Personen, sagen wir 600.000 Gulden. Plus, minus. Ich organisiere den Transport der kaiserlichen Reitpferde und die Zugfahrt mit Sonderzügen und 12 Sattelschleppern. 72 Personen brauchen natürlich Catering. 6 separate Tafeln in unterschiedlichen Räumen. Sie wünscht einen Tag mit dem Schiff zu reisen. Und sie verlangt frische Milch an Bord. Das Problem, Kühe werden seekrank. Da kommt keine Milch, da geht das Euter zu. Also organisiere ich den Transport von Ziegen aus der Meierei Schönbrunn. Denn Ziegen geben auch bei Windstärke 8 noch Milch. Sie will jeden Tag im Meer baden. Ich veranlasse den Bau einer kaiserlichen Badehütte. Aber um von neugierigen Badegästen nicht angegafft zu werden, muss über den ganzen Strand ein mit Leinen bespannter Gang gezogen werden. Und wer macht das? Und wer veranlasst, dass ihre beiden Lieblingshunde Mohammed und Shadow sie bis zum Baden begleiten können? Na, ich. Ich baue am Strand eine Hundehütte. Bei den Fuchsjagden verwüstet die Kaiserin regelmäßig die Äcker der Bauern. Und wer zahlt den Bauern eine Abfindung? Auch ich. Und dann muss ich den nächsten Urlaub planen. So, so rockt das Leben. Vielen herzlichen Dank an den Hofmarschall für diesen beeindruckenden, würde ich fast sagen, oder? Ja. Einblick in sein Berufsleben. Wirklich beeindruckend, danke. Und jetzt live bei Rockradio Wien. Scheu wie meine Rehe. Ich zog mich in mich selbst zurück und wandte mich der Natur zu. Die Natur ist dankbarer als die Menschen. Der Wald tut mir nicht weh. Ich bin so scheu wie meine Rehe. Und wie die weiße Dammhirschkuh. Entflieh ich, wo ich Menschen sehe. In meines Waldes grüne Ruhe. Ja, apropos Rehe. Rehe sind ja Fluchttiere, ja. Die rennen sofort weg, ja. Und Sissi ist ja auch gerannt wie eine Blöde. Sissi war ja verrückt nach Sport. Ja, sie hat wirklich alle wahnsinnig gemacht, wie du sagst, mit ihrem Gerenne, mit ihren Gewaltmärschen. Ja, aber was mich wirklich interessiert, was heißt das zum Beispiel für die, die auf sie aufpassen? Personenschützer oder so. Mein Name ist Hammer. Oberkriminalrat AD Anton Hammer aus Karlovivari, Karlsbad. Mein Wald im lichten Maienkleide. Vom Lenze blendend schier geschmückt. Wie bist du meines Herzens Freude? Wie macht mich deine Pracht verrückt? Der Kaiserin Elisabeth verdanke ich meinen Karriereaufstieg und jede Menge graue Haare. Es ruft mir aus den Laubdachästen der Kuckuck zu, mein alter Freund. Wir treffen uns in Ost und Westen und jeder Mai hat uns vereint. Das mir gelang, sie während ihres Aufenthalts in meiner Heimatstadt nicht aus den Augen zu verlieren, wurde ich auch bei anderen Reisen der Kaiserin gebucht. Und schließlich wurde ich zum Observationsspezialisten, die kaiserliche Hoheit betreffend. Ausdauer und Krafttraining war vonnöten, um ihr folgen zu können. Denn sie ging, lief quasi den ganzen Tag, wir nannten sie oft den Muskel. Ja, in der Wache, da schwärzten wir. Kannst du mir folgen? Ja, ja, ja, dir ja, aber den Muskel nicht. Sie lief und lief und lief. Wir fragten uns oft, was treibt sie an? Was ist ihr Motor? Manchmal, da warte ich noch heute nachts, schweißgebadet auf und frage mich, was treibt sie an? Auch ich will hier so lange weilen, als jeder Fruchtbaum Blüten trägt und in die Ferne einst enteilen, wenn er sein Brautkleid abgelegt. So, und jetzt haben wir hier die Svetlana, wenn das mit der Verbindung geklappt hat. Ich glaube, sie ist nicht ganz so gut, aber hören wir dich? Hallo, hallo, bist du da? Du hast uns was zu erzählen? Hallo? Ja, es wird ja gerne gesagt, Elisabeth hätte auch so anarchistische Tendenzen. Mhm. Das ist so die romantische Vorstellung von heute, was? Ja, was heißt das genau für dich? Also was? Ein paar schlechte Gedichte müssen dann dafür herhalten, wie modern sie angeblich war. Und dass sie das Ende der Habsburger vorausgesehen hätte. Tatütata. Entschuldigung, aber dafür muss man nicht mit diesem Schnarchsack Franz Josef verheiratet gewesen sein, um zu wissen, dass es dieses System nicht mehr lange macht. Ja, und hätten sich die beiden unter Umständen nicht sogar sehr gut verstanden? Also die Kaiserin und ihr Mörder, sie waren ja beide gegen die Aristokratie. Ja, aber mit dem gewaltigen Unterschied, dass Sissi vor sich hinreimte, während Lucchini ja wirklich gehandelt hat. Genau so ist es. Vielen Dank. Im stillen Elfenbeinturm, ja, alleine. Aufrührerische Gedanken pflegen. Entschuldigung, aber das ist Aristokratie vom Feinsten. Ja, genau so ist es. Gegen die Aristokratie sein, während man selber mit 100-köpfigem Hofstaat reist und mit eigenen Schiffen von Kurort zu Kurort schippert. Ja. Ja, das ist leicht. Der Lucchini, der war nämlich gegen die Aristokratie, weil er nichts zu fressen hatte. Ganz einfach. Obwohl er geschuftet hat, seit er ein Kind war. Der war einfach immer arm. Ja, das ist wirklich... Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Lass mich allein, lass mich allein. Für mich ist jetzt das Beste. Das Ganze kann's doch nie mehr sein. Aufhebungsgesetz, 10. April 1919, Vollzugsanweisung. Gemäß § 2 sind aufgehoben das Recht zur Führung des Adelszeichens von das Ehrenwort Edler sowie Erlaucht, Durchlaucht, Hoheit. Das Recht zur Führung der adeligen Standesbezeichnungen wie zum Beispiel Ritter, Freiherr, Graf, Fürst, Herzog. Nun hast du mich zu Tod betrübt. Sie hätte doch aussteigen können aus ihrer aristokratischen Welt. Einfach den ganzen Schmuck verschenken und das von streichen. Oder auswandern. Aber nein, bleiben und leiden. Einfach keine Verantwortung übernehmen. Liebe Svetlana, herzlichen Dank. Was für eine Frechheit, ja? Das Essen aus Eitelkeit zu unterlassen, während Lucchini wirklich gehungert hat. Das Recht zur Führung von Familienwaffen. Das Recht zur Führung gewisser ausländischer Titel wie zum Beispiel Conte, Conte Palatino, Marchese. Folgende Titel und Würden werden als aufgehoben erklärt. Geheimer Rat, geheime Ratsfrau. Ich war nicht mehr zu brauchen. Der Lucchini, der war so arm. Der konnte sich noch nicht mal einen ordentlichen Dolch leisten, um sie zu ermorden. Aber das Herz war so heiß und der Wille so stark, dass er es auch mit einer alten Pfeile vollbracht hat. Gut, ich danke dir sehr. Es geht doch um Gerechtigkeit, ja? Ich komme aus der DDR und die haben das wenigstens vielen versucht. Vielen Dank für deinen Auch wenn es am Ende vielleicht nicht so ganz geklappt hat, ja? Die Sache mit dem Volkseigentum. Das hat nicht so ganz aber die geklappt, Idee genau. Ist doch richtig. Genau, die es Idee. Es kann doch einfach nicht sein, dass der Grund und Boden, die Seen, die Wälder, dass das einzelne so Leute gehören. Dank. Habsburg, Esterhazy, Schwarzenberg, wie sie alle heißen. Ja. Dass so ein paar Adlige alles haben und der Rest hat nichts. Das ist ungerecht. Das ist die müssen weg, egal wie. Genau. Der Zweck heiligt die Mittel. Vielen Dank für deine ausführliche Meinung. Sehr herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Schlechti. So, so rockt das Leben. Das war Ach Sissi. Oder Was ist denn eigentlich geschehen? Von Reinald Grebe und dem Ensemble des Volkstheaters Wien mit Andreas Beck, Tila Kratochwil, Uwe Schmieder, Anke Zillig, Walla Schwanneu, Susanna Bederker, dem Sissi-Experten Michael Wohlfahrt und mit uns beiden als Moderatoren Christoph Schüchner und Anna Rieser. Musik Jens Carsten Stoll mit Simon Frick und Christopher Haritzer. Komposition Jens Carsten Stoll. Technische Realisation Elmar Peinelt, Manuel Radinger und Jean Schimschak. Regieassistenz Daniela Gassner. Regie Reinhard Grebe und Thomas Leutzbach. Dramaturgie Ulla Illerhaus. Es war natürlich keine Produktion vom Rockradio Wien, sondern eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks zusammen mit dem Österreichischen Rundfunk 2023. Heute im Sonderangebot Sissi Müsli mit Nix. Kostet auch nichts.